Ich bin wieder viel zu spät, viel zu spät, viel zu spät, viel zu spät, viel zu spät. Der Sprachautomat ist älter als das, was rot ist. Älter als das, was rot ist. Das, was rot ist. Wer küsst mich? Ist es die Wissenschaft? Wer küsst mich? Ist es die Wissenschaft? Und dann habe ich sie erkannt. Gesehen, dass sie ein eigentlich zerbrechliches Wesen ist, beinahe wie ich. Dies ist das Erbe der Dinosaurier, empathisch wie eine Mini-Renn, charismatisch wie die Verlegenheit. Dann muss halt noch ein zweiter Teil kommen. Und dann habe ich gesehen, dass sie meine Tür nicht kennt. Gesehen, dass sie eigentlich lieber in andere Hauseingänge rennt. Beinahe wie ich. Dies ist das Erbe der Dinosaurier. Okay, blue.